Herr Major, Herr Major! Nun? Kommen Sie doch! Geschwind, geschwind! Was soll ich zu mir her? Sprich, was ist? Hören Sie nur. Merkst du was, Franzis? Nein. Sie überwachen. Ja. Ich habe hier gestanden wie auf Kohlen. Nein. Was sagst du? Das ist nicht möglich. Sie? Sag es laut. Sag es ihr ins Gesicht. Hören Sie doch, mein Fräulein. Der Wirt sagt, das Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich bei ihm versetzt, zu sich genommen. Sie habe ihn für den ihrigen erkannt und wolle ihn nicht wieder herausgeben. Ist das wahr, mein Fräulein? Nein, das kann nicht wahr sein. Und warum nicht, Tellheim? Warum kann es nicht wahr sein? Nun, so sei es wahr. Nun erkenne ich sie, die Falsche, die Ungetreue. Wer ist diese Ungetreue? Sie, die ich nicht mehr nennen will. Tellheim! Vergessen Sie meinen Namen. Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Es ist klar. Tellheim, was für Gespenster sehen Sie. Fassen Sie sich doch und hören Sie mich. Nun mag sie es haben.